Am 29. August fand in Pyongyang ein Lehrgang für die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung statt. An diesem Tag gab es im Kulturpalast des Volkes auch einen Lehrgang der Parteifunktionäre für die Verstärkung der parteilichen Leitung der Jugendarbeit.